ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Willkommen zu 100 aus 100. Wir hören 100 Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte. Mein Name ist Jörg Albrecht und mir gegenüber sitzt Nora Gomringer. Hallo. Ja, und wir lauschen hier jetzt einem Klassiker, nämlich Knöpfe von Ilse Eichinger, die große Ilse Eichinger. Eine Produktion von 1953 unter der Regie von Otto Kurt. Und wir folgen Ilse Eichinger quasi in die Aufarbeitung einer eigenen biografischen Erfahrung. Mhm. Wir gehen mit an in eine Knopffabrik. Da arbeitet sie schon lange mit anderen jungen Frauen. Die sortieren ungewöhnlich schöne Zierknöpfe dort. Diese Knöpfe haben alle Frauennamen. Überhaupt eine Welt der Frauen. Dann gibt es noch einen Bill. Ja, erstmal. Erstmal, genau. Diese Knöpfe, die verkaufen sich auch gut. Das ist also alles ein Geschäft. Die Kolleginnen, die haben auch gar kein Problem mit der Monotonie dieser ganzen Arbeit. Aber da ist etwas Unheimliches hinter der Wand. Und da ist ein Geräusch, das Ann wirklich zu schaffen macht und die ganze Zeit dreut. Da etwas im Hintergrund. Und, ja, die Gefahr ist auf jeden Fall auch akustisch, ne? Ja, und das gibt wohl ein Gesamtgefühl auch, und das kann ich auch bestätigen, auch beim Hören, dass die Welt bebt. Von einer Art Hypermaschinisierung, das Gefühl, der Mensch wird quasi obsolet. Er muss sich komplett einordnen in den Produktionsprozess. Er ist entmenschlicht. Aber er wird auch schön dabei. Oder? Das kommt dann ja im Laufe des Stückes auch, dass eine der Kolleginnen von Anne dann so ganz glatt aussieht. Es wird auch gesagt, sieht ja aus, als wärst du im luftleeren Raum. Ja, es ist aber gerade so eine Abschmirgelung eines Menschlichen. Also ja, ich habe so ein bisschen an Botox gedacht, ehrlich gesagt. Auch wenn das natürlich nicht gemeint ist. Also ich fand das alles eine Gesellschaft wie die Stepford Wives oder so. Eine sehr, eine puppenhafte Art, wie die Frauen auch damit umgehen und sich an diesen Knöpfen freuen und so. Und nur die Anne eine Wachheit hat auf diese Situation. Ich will gar nicht so viel von der Geschichte weiter so erzählen. Es gibt dann noch eine Fassung dieses ganzen Stücks, auch die später nochmal aufgenommen wurde. Das war eine Produktion der DDR. Das fand ich auch interessant, dass das Ganze nochmal so auch vor diesem Hintergrund anders vielleicht gedacht wird. Allerdings eine Fassung von 89. Danach brach die Welt ja nochmal anders auf. Ja. Und ich fand das Ganze fast wieder Twilight Zone mäßig, denn wir wissen nicht so ganz, was es mit diesen Knöpfen auf sich hat und wenn nicht vielleicht sogar die Frauen in diese Produktion im wahrsten Sinne eingehen. Ja. Die Frauen werden zu diesen Knöpfen, sprich zu Accessoires, zu vielerlei kleinen Dingen. Unheimlich ist dann dieser letzte Klang dieses Stückes. Und sie werden aber auch über die ganze Welt verteilt. Also für mich ist es, so wie du schon beschrieben hast, es geht um Mechanisierung von Arbeit, aber auch um Globalisierung. Und das ist wirklich irre. Ich finde das ein wirklich tolles Stück. Also es gibt ja noch eine Fassung, nämlich von 62 vom NDR. Also wir haben sogar drei produzierte Versionen. Ja. Und die variieren in der Ästhetik. Also diese erste ist ja so ein bisschen schneller vielleicht, manchmal wie so eine Screwball-Comedy. Aber für mich ist es eigentlich auch wie ein Krimi. Also ich habe manchmal gedacht, es ist eigentlich wie ein lyrischer Hitchcock für die Ohren. Also schön, wir folgen dem irgendwie und es gibt so Mystery- und Krimi-Anleihen. Aber was eigentlich aufgedeckt wird, ist nicht nur, was passiert da auf der Ebene der Erzählung, sondern es wird eigentlich auch aufgedeckt, wie die automatisierte Arbeit die Arbeitenden eben beeinflusst. Also was ein physischer Effekt auf die Arbeitenden ist. Und ja, das hat mich eigentlich auch in allen Fassungen überzeugt. Also es ist ein wahnsinnig starker Text, der ganz zu Recht ein Klassiker der Hörspielgeschichte ist. Ja, Eichingers Wunsch war es auch mit ihrer Hörspielarbeit, Konzentration aufs Wort zu schaffen. Die wünschen wir den Hörerinnen und Hörern und sagen, Ton ab. Knöpfe, ein Hörspiel von Ilse Eichinger. Thank you. Anne, ich warte schon so lange. Ist es denn so viel später? Nicht so viel, aber es ist später. Ich sprach gerade in Gedanken mit dir. Ich musste länger arbeiten. Braucht man denn so viele Knöpfe auf der Welt? Mehr als du denkst. Ich war in Sorge um dich. Du sagst, du hättest eben mit mir gesprochen? In Gedanken. Sag mir, was du gesagt hast. Das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, was ich sage, nicht, was ich gesagt habe. Ach Gott schon. Ich habe auch gar nichts gesagt. Ich habe nur zugehört. Und du? Was habe ich gesagt? Du erzähltest mir von dem Geräusch in eurem Laden. Du wolltest es mir schildern. Ja? Und gerade ehe du kamst, sagtest du, es ist, als bröckelte Mauer ab, als regnete es sehr stark. Irgendwo daneben. Ich wollte, es regnete jetzt daneben. Aber es regnet genau über uns. Mir ist es lieber so. Liebe? Na, mir ist es lieber, wenn ich weiß, wovon wir nass werden. Mir wäre es jetzt lieber, wenn ich wüsste, wovon wir trocken werden. Du bist anders heute, Anne. Anders, sagst du? Und hast mich noch nicht einmal angesehen. Das muss ich nicht. Du bist auch anders heute, John. Sei nicht böse, aber ich war in Sorge. Ich war nur in Sorge um dich. Aber jetzt bin ich doch hier, John. Hast du es heute wieder gehört, Anne? Ja, wie immer. Kurz bevor ich wegging. Und die anderen? Hören die es auch? Jean sagt, man gewöhnte sich so daran, dass man es zuletzt nicht mehr hörte. Sie ist schon 2 Jahre in der Abteilung und hört es fast nicht mehr. Und auch Rosie sagt, sie hätte zuerst Angst davor gehabt. Jetzt hat sie keine mehr. Mir wird es auch so gehen. Zuerst werde ich keine Angst mehr haben und zuletzt höre ich es gar nicht mehr. Und dann ist alles gut. Ich weiß nicht. Jean sagt, wir sollten uns hüten, uns darüber zu beschweren. Wir müssen froh sein, dass wir in dieser Abteilung sind. Die Mädchen in den anderen Abteilungen werden immerfort entlassen. Und wenn wir in der Abteilung für Zwirnknöpfe oder Elfenbeinknöpfe wären, wären wir es auch schon. Nur weil wir bei den schönen Knöpfen sind, werden wir noch gehalten. Ja. Jean sagt auch, wenn es auf die Zwirnknöpfe oder auf die Elfenbeinknöpfe oder auf sonst etwas ankäme, müssten wir längst schließen. Nur wegen der schönen Knöpfe läuft der Laden weiter. Und deshalb... Und deshalb dürft ihr nicht fragen, weshalb die Wand abbröckelt. Es ist nicht die Wand, John. Es ist hinter der Wand. Rosi sagt, es hinge vielleicht mit der Herstellung zusammen. Aber die wird streng geheim gehalten. Deshalb ist es auch besser, nicht zu fragen. Sonst denkt der Alte, wir wollten dahinter kommen. Ich würde gern einmal einen von diesen Knöpfen sehen. Sie sind schön, John. Das kannst du mir glauben. Sie glänzen so, wie alle anderen Knöpfe nicht glänzen. Matter, aber auch stärker. Wenn ich sie angreife, denke ich manchmal, ich könnte sie wie Früchte zwischen meinen Fingern pressen. Aber sie sind ganz hart. Und meist nach irgendeiner Seite rund. Wenn ein Knopf eine bestimmte Farbe hat, hat er doch zugleich alle anderen auch. Und einer von ihnen kostet mehr als mein ganzer Wochenlohn. Aber ich kann keine nach Hause nehmen, John, auch wenn ich ihn am nächsten Tag zurückbrächte. Der Alte würde es merken. Dann will ich einen kaufen und dir schenken, Anne. Nein, das will ich nicht, John, das will ich nicht. Ich hätte dann immer das Gefühl, ich trüge etwas Fremdes auf mir. Etwas Fremdes? Und für so viel Geld. Ein ganzer Wochenlohn. Ich wollte, du brauchtest keinen Wochenlohn mehr, Anne. Und du müsstest nie mehr dorthin gehen. Ich wollte auch. Der Regen lässt jetzt nach. Siehst du? Was ich sagen wollte, John, dieses Geräusch im Laden, es klingt doch nicht ganz wie Regen. Eher wie Hagel. Oder wie das Prasseln von Feuer. Was ist? Schon wieder. Was? Hinter der Wand. Das höre ich gar nicht mehr. Und wenn du einige Zeit hier bist... Ich verstehe nicht, dass man es überhören kann. Und wenn ich 10 Jahre hier wäre, ich würde immer neu erschrecken. Das denken alle zu Beginn. Ich hätte mir noch vor 6 Wochen nicht denken können, dass ich nicht erschrecke. Und Jean? Oh, wenn ihr einmal 2 Jahre in einer Abteilung seid. Ich glaube, ich würde erschrecken, wenn ich es nicht mehr hörte. Und zu Beginn? Ich weiß nicht mehr, wie es zu Beginn mit mir war. Oh. Aber es muss doch eine Ursache haben. Es müsste doch möglich sein, dass man zu dem Alten geht und ihn fragt. Und wenn ich wüsste, woher es kommt, würde ich auch nicht mehr erschrecken. Vielleicht ist alles ganz einfach. Möglich. Vielleicht wissen es sogar Bill oder Jack, wenn jemand Vertreter ist. Sicher wissen sie es. Wahrscheinlich hängt es mit der Herstellung zusammen. Und du hast nicht gefragt, Jean? Die ganzen 2 Jahre hast du nicht gefragt? Weil es mich nichts angeht. Die Herstellung ist geheim. Ich will nicht entlassen werden. Und nicht einmal Bill hast du gefragt, Jean? Weshalb soll ich fragen, wenn ich nicht erschrecke? Du bist doch gut mit Bill. Und ich will's auch bleiben. Denkst du, du bliebst es nicht? Vielleicht. Und weshalb soll ich fragen, was ich nicht wissen will? Ich glaube, dass alles ganz einfach ist. Vielleicht werden die Knöpfe auch gebrannt. Vielleicht. Oder gedreht. Ja. Aber wir haben schon lange kein neues Modell gehabt, Jean. Das letzte war gerade neu, als ich kam. Welches, Jean? Elisabeth. Elisabeth? Ist das der blaue Knopf? Ja, der blaue. Elisabeth. Kurz vorher waren noch Sylvia und Vernon entstanden. Kurz bevor ich kam. Und dann warst du ganz allein hier? Bis Rosie kam. Und hattest du nicht Angst, als du es zum ersten Mal hörtest, Jean? Hattest du keine Angst? Bill hat mir gleich Gesellschaft geleistet. Und auch Jack. Nein, ich glaube, ich hatte keine Angst. Auch nicht ganz zu Beginn? Erinnere dich doch, Jean. Wie war es ganz zu Beginn? Ganz zu Beginn? Sie sind wohl das neue Fräulein. Ich glaube, ja. Glück gehabt. Ich bin auch glücklich. In den anderen Abteilungen werden alle entlassen. Nur hier. Ist diese Abteilung eine besondere? Ja, für Schmuckknöpfe. Meiner Meinung nach die einzige, die zuletzt bleiben wird. Aber Sie haben gar nichts Besonderes zu tun. Nur Knöpfe zu sortieren und dann zu zählen. Schöne Knöpfe. Sie haben alle Namen. Dies ist Vernon. Und diese Elisabeth. Und hier sind die Fächer, wo sie hineinkommen. Ich glaube, ich finde mich bald zurecht. Umso besser. Ich heiße Bill und bin Vertreter. Ich heiße Jean. Dann, auf gutes Einvernehmen, Jean. Das hoffe ich. Wir werden oft miteinander zu tun haben. Jean, woran denkst du? Du sagst ja gar nichts. Was war das eben? Jetzt bist du erschrocken, Jean. Ich führte nur in Gedanken ein Gespräch mit Bill. Mein erstes Gespräch noch einmal. Und was sagte er? Ich weiß es nicht mehr. Als ich kam, empfing mich Jack. Und wahrscheinlich sagte er dasselbe. Ich möchte wissen, weshalb es hier so heiß ist, dass sich mir von Zeit zu Zeit alles dreht. Das kommt von den elektrischen Öfen, diese trockene Hitze. Ihr könnt froh sein, dass ihr es warm habt. Das sagt meine Mutter auch immer. Wenn ihr so weitermacht, werden wir heute nicht fertig. Ich möchte wissen, was mit den vielen Knöpfen geschieht, die wir täglich ordnen. Was der Alte damit macht. Wenn er einen verkauft, lebt er lange davon. Bill sagt, allein die Provision. Aber die anderen. Darum macht ihr keine Sorgen, Ann. So viele? Und jeder Einzelne so kostbar wie ein Wochenlohn. Wenn du denkst, dass ein Wochenlohn etwas Kostbares wäre? Für mich ist er kostbar. Und deshalb frage ich mich auch, woher kommen die Knöpfe? Aus der Herstellung. Diese Herstellung möchte ich gesehen haben. Und woraus werden all diese Knöpfe gemacht, Anne? Aus Zwirn und Schildpatt und Elfenbein. Die meine ich nicht, ich meine die in eurer Abteilung. Wenn ich das wüsste, John. Und wenn du sie angreifst, Anne, wenn du sie anrührst, 1000 Mal jeden Tag. Dann weiß ich auch nur, woraus sie nicht sind, John. Nicht Glas und Elfenbein, nichts von alledem. Aber es muss doch etwas geben, womit du sie vergleichen kannst. Du müsstest sagen können, wie aus Holz oder Glas. Etwas, womit ich sie vergleichen kann? Ja. Wenn ich eine Kirsche vom Baum nehme, eine ganz frische, runde, rote Kirsche und mit den Zähnen daran komme und spüre, dass sie steinhart ist. Und wenn ich doch immer wieder versuchen möchte, sie zu zerbeißen und ihren Saft zu schmecken und auf den Kern zu kommen, weil ich es nicht glauben kann. Was willst du sagen, Anne? Ich will sagen, manchmal ist es mir so, wenn ich die Knöpfe zähle, als nehme ich Kirschen vom Baum und sie wären alle steinhart. Und ich möchte sie zwischen Zunge und Gaumen wärmen und wieder Früchte werden lassen und kann's doch nicht, weil ich sie zählen muss. Aber ich rede Unsinn, John. Jean war heute sehr müde und ich bin's jetzt auch. Sie muss mich angesteckt haben. Es war kein Unsinn, Anne. Doch, John, ich fürchte, dass es Unsinn war. Viele wären glücklich, wenn sie nur Knöpfe zählen könnten. Wir müssen froh sein. Wenn ich froh bin, bin ich es lieber freiwillig. Ach Gott, John. Du bist plötzlich verändert, Anne. Dein Gesicht. Es ist nur dunkler geworden. Und das grüne Licht, das noch vom Meer kam, ist auch verschwunden. Gehen wir nach Hause, John. Bring doch morgen einen Knopf mit, Anne. Bring einen mit. June. Margaret, June, Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth. Hör doch auf, Rosi. Ich zähle nur laut. Sei leise, bitte. Weshalb? Weil es mich verwirrt. Ach Gott, Anne. Gibt es etwas auf der Welt, das dich nicht verwirrt? Von Bill und Jack angefangen bis zu Jeans neuem Lippenstift und dem Rascheln hinter der Wand? Nenn es lieber Puzzeln. Und jetzt auch noch die Namen der Knöpfe. Das klingt aber auch, als riefst du nach jemandem, wenn du dreimal hintereinander Elisabeth sagst. Nach jemandem, der dir nicht antworten kann. Du könntest ebenso gut sagen, N oder Jean. Weshalb auch nicht? N. Sei still, Rosi. Was hast du nur? Sieh doch N an, Jean. Sie ist ganz bleich geworden. Lass sie in Ruhe, Rosi. Sie muss sich erst hier hereinfinden. Aber ich will dir etwas sagen, Anne. Ich an deiner Stelle, ich wäre froh, dass ich hier bin. Ich würde nicht jeden Tag etwas anderes finden, das mich verwirrt. Wirklich, Anne? Du könntest froh sein, wenn eins von den Mustern deinen Namen hätte. Aber Anne klingt nicht sehr gut für einen solchen Knopf. Da klingt Jean schon besser. Jean. Mhm, das klingt großartig. So sag doch etwas, Jean. Werde ich doch. Sag ihr, dass sie still sein soll. Jean klingt wirklich großartig. Dann bin ich froh, dass Anne gewöhnlich klingt. 5:05. Kannst du mir den Spiegel herüberreichen, Anne? Hübsch bist du, Jean. Ach, lass mich in Frieden, Rosi. Ich meine es ernst, Jean. Findest du nicht auch, Anne, dass Jean heute ihren hübschen Tag hat? Ich finde, dass Jean verändert aussieht. Das ist nicht nett von dir, Anne. Das hieße, dass ich sonst... Das wollte ich nicht sagen, Jean. Aber du siehst so glatt heute aus. Glatt? Dir steht kein Haar zu Berge. Weshalb sollte mir auch ein Haar zu Berge stehen? Ich meine, dir fliegt nichts im Wind. Wie sollte noch etwas im Wind fliegen, wo kein Wind ist? N brächte es fertig. Der flögen auch noch im luftleeren Raum die Haare. Im luftleeren Raum. Jetzt weiß ich's, Jean. So siehst du aus. Jean, du bist ganz in Ordnung. Als wärst du im luftleeren Raum, als bliebst du für immer so. Ich wäre es ganz zufrieden, wenn ich für immer so bliebe. Jean. Was sagst du, N? Nichts. Ich sage nichts. Aber ich möchte nie für immer so bleiben, wie ich gerade bin. Ich will, dass jeder Augenblick neu für mich ist. Jeder. Könnt ihr nicht die Tür öffnen? Man bekommt keine Luft hier. Du kannst gehen, wenn du Luft willst, Anne. Es schlägt 6. Ich gehe auch. Haltet Frieden, Kinder. Ich fühle mich sehr wohl heute. Und Bill gefällst du, Jean. Gute Nacht. Schließ die Tür hinter dir zu, Anne. Ich fühle mich müde, Rosi. Und ich hätte nichts dagegen, wenn meine Augen nicht immer kleiner davon würden, bis Bill kommt. Ach Gott, Jean, solange du noch draus heraus siehst. Wenn Bill kommt, sehe ich nicht mehr heraus. Wenn Bill kommt, gehen dir die Augen auf. Ich wollte, er käme schon. Dann dürfen sie mir ruhig zufallen. Er wird bald kommen. Gute Nacht, Jean. Rosi! Wolltest du noch etwas? Alles wird kleiner, wenn man so müde ist. Schlaf ruhig, bis Bill kommt. Mir scheint, dass auch mein Mund kleiner wird. Mund und Augen. Schlaf ruhig. Es ist kein Mensch im Haus. Mund und Augen, Rosi. Aber ich kann sie nicht schließen. Wenn ich so müde bin, werden sie klein, ohne dass ich sie schließen könnte. Nur du wirst groß, Rosi. Du wirst riesengroß. Ich lass die Tür auf, Jean. So groß wie die offene Tür. Wie die offene Tür, Rosi. Rosi ist auch weggegangen. Und ich kann meine Augen nicht einmal mehr schließen, als blieben sie immer so klein und halb offen, als hätte ich 2 Lücken im Kopf, sonst nichts. Wenn Bill nicht bald kommt, gehe ich. Bill, bist du's? Nein, nur ich. Anne, weshalb kommst du zurück? Weil ich meine Mütze vergessen habe. Es ist sehr windig draußen. Hast du sie vielleicht gesehen, Jean? Ich nicht, nein. Ich habe auch gar nicht geschaut. Mir werden die Augen immer kleiner. Willst du mich nicht ein Stück begleiten, Jean? Der Wind wird dir gut tun. Ich treffe John an den Docks und bis dorthin... Ich warte auf Bill. Wiedersehen, Jean. Jetzt bist du auch so groß wie die offene Tür. Anne. Elendes Wetter heute. Ah! Abend, Bill. Wie war der Verkauf? Immer dasselbe. Die Schönen gehen und die anderen bleiben liegen. Solltest eben nur Schöne haben, Bill. Sollte eben nur Schöne haben. Jean, Liebe. Liebe. Wo sind die anderen? Rosi trifft sich mit Jack. Und Anne? Ich glaube, Anne ist auch gegangen. Und wir? Ich fühle mich sonderbar heute, Bill. Bist du krank, Jean? Nicht krank, nur etwas müde. Ich fühle mich sonderbar wohl, Bill. Ganz sonderbar wohl. So glatt und rund. Es ist gut, Jean. Es ist gut, wenn du dich so fühlst. Es ist ganz beruhigend. Wohin wollen wir gehen? Überall hin. Und was wollen wir tun? Alles, was du willst. Alles? Und wenn ich sagen würde, gehen wir in die Galerie? Nirgends hin, wo ich schauen muss. Oder hören wir das Symphoniekonzert? Nichts, was ich hören muss. Dann bleibt nur eins, Jean. Ja, dann bleibt nur eins, Bill. Dann bist du wohl soweit. Dann bin ich soweit. Dann rufe ich den Alten. Den Alten? Doch nicht den Alten. Bill. Ich freue mich, dass du endlich mitkommst, Jack. Meine Mutter hat schon zweimal vergeblich den Tee für dich gerichtet. Heute wird es nicht vergeblich sein, Rosie. Endlich. Und du musst doch keine Scheu vor meinen Eltern haben. Sie freuen sich. Sie sagen, sie wollten endlich den kennenlernen, der mich so verändert hätte. Verändert? Wirklich, Jack, alle finden es. Ich bin hübscher geworden. Meine Mutter sagt, sie hätte sich früher nicht mit mir sehen lassen können. Aber jetzt sehe ich endlich so aus wie alle anderen. Seit ich dich kenne. Das ist gut so, Rosi. Jetzt könnte man endlich mit mir unter die Leute gehen. Und alles, weil du... Wirklich, dass du nicht schon längst mitgekommen bist, Jack. Ihr wohnt sehr weit draußen. Nicht wahr? Es scheint mir auch immer weiter. Mir ist jeder Schritt zu viel, den ich vom Laden entfernt wohne. Am liebsten blieb ich gleich darin. Ja? Und ging nie mehr weg. Und müsste mich nie mehr von dir trennen. Täglich frage ich mich, weshalb ich noch nach Hause soll. Ja, weshalb eigentlich? Ich meine es ernst, Jack. Die Füße werden mir jeden Abend schwerer. Es beginnt schon, wenn ich durch die Stadt zur Untergrundbahn gehe. Und auch während der Fahrt. Und erst, wenn ich hier aussteige und die Eisenbahnbrücke überquere. Und wenn ich dann den Weg hinaufgehe... Nachbarn Rosi! Ich kann auch nicht grüßen, Jack. Ich grüße nie mehr zurück. Ich schaue einfach zu Boden. Ich habe mit niemandem mehr etwas gemeinsam. Außer mit dir. Das ist schön, Rosi. Und wenn ich dann hier hinaufgehe, da geht mir der Atem aus. Dann reicht meine Kraft nie weiter als bis... Hier sind wir, Jack. Zu Hause? Nein, am ersten Briefkasten. Hier muss ich immer ausruhen. Hier lehne ich mich daran und lege den Kopf auf die Arme. Es ist ein hübscher Briefkasten. Hier muss ich alle Kraft zusammennehmen, damit ich nicht zurücklaufe. Zu dir, Jack. Das ist lieb. Und in den Laden. Das ist sehr lieb von dir, Rosi. Auch heute, Jack. Obwohl du doch bei mir bist. Ich möchte auch heute in den Laden zurück. Weshalb gehen wir dann weiter? Ja, weshalb gehen wir weiter? Weshalb sollst du denn alle Kraft zusammennehmen, wenn es auch einfacher geht? Ich weiß im Voraus, was meine Mutter sagen wird. Und unser Vorgarten sieht genauso aus wie alle anderen. Und wir haben auch Strohblumen an den Fenstern. Ich kann es mir vorstellen. Und unsere Vorhänge hängen genauso weiß und langweilig herunter wie überall. Es ist kein Unterschied, Jack. Ich weiß. Nur die Hausnummer. Wenn wir das wissen, Rosi, wenn wir alles im Voraus wissen, weshalb kehren wir dann nicht um? Wir wollen umkehren, Jack. John. Aber ich wollte, es wäre schon morgen um die Zeit und ich hätte ihn zurückgegeben und niemand hätte gesehen, dass ich ihn genommen habe. Lass ihn liegen, Anne. Lass ihn auf dem Tisch liegen. Weshalb? Weil ich nicht will, dass du ihn berührst. Ich berühre jeden Tag viel mehr Knöpfe. Lass ihn liegen, Anne. Ich will auch sehen, wie er für sich allein aussieht. Mitten auf dem Tisch. Und wie sieht er aus? Er sieht aus wie ein Knochen. Es ist auch ein älterer Knopf, John. Wir haben schönere. Aber ich nahm ihn, weil ich dachte, dass es weniger auffällt. Er heißt Vernon. Vernon. Von den neuen gibt es immer nur wenige, aber von diesen gibt es viel. Manchmal greife ich mit beiden Händen in die Schachtel und habe nichts als Vernon darin. Aber auch von Elisabeth gibt es genug. Von vielen. Ja, von vielen. Aber er sieht sonderbar aus, wie er so für sich hier auf dem Tisch liegt. Anders als in seinem Fach. Oh, John, ich wollte, ich hätte ihn schon zurückgegeben. Wenn ich ein Mädchen wäre, ich würde mir nicht das Kleid nähen. Aber du wolltest ihn mir schenken. Ich wollte ihn sehen. Jetzt siehst du ihn. Soll ich das Licht andrehen? Es ist noch hell genug. Es ist ein sonderbares Licht heute. Als käme Regen. Aber als käme mitten im Zimmer Regen. Alles ist so nah. Dein Gesicht schon. Als wärst du dicht neben mir, noch viel dichter. Weißt du, was es ist, Anne? Als hättest du andere Augen und einen anderen Mund. Es ist der Knopf. Der Knopf? Es ist das Licht von dem Knopf. Aber es glänzt, wie ich mir denke, dass Knochen glänzen. Weißt du, wie du jetzt aussiehst, John? Als hättest du Mund und Nase und Ohren und alles für sich, aber keins für dich. Als wärst du Mund und Nase und Augen und Ohren, aber nicht du. Als hielte nichts dich zusammen, John. Als wärst du es gar nicht, John. Als wärst du es nie gewesen. Dreh das Licht an. N! Elisabeth, Vernon, Gladys, June. Denkst du, dass Jean heute noch kommt, Anne? Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie krank. Sie sagte schon gestern Abend. Bill wird Bescheid wissen. Wir fragen Bill, wenn er kommt. Aber Anne? Ja? Jean müsste schon sehr krank sein, wenn sie nicht käme. Sie sagte in letzter Zeit immer, dass sie es ohne Knöpfe nicht mehr aushalten könnte. Ohne Bill? Bill und die Knöpfe. Das ist fast dasselbe. Ich weiß nicht. Ich kann es gut verstehen, Anne, weil es mir ähnlich geht. Ich sehne mich sonntags nach den Knöpfen so, wie ich mich nach Jack sehne, wenn er sonntags arbeitet. Jack und die Knöpfe. Ich möchte nicht sagen, John und die Knöpfe. John ist auch nicht Vertreter hier. Nein. Aber wenn das wäre? Er wird's nie werden. Und weshalb nicht? Er könnte froh sein. Da soll er lieber warten, bis er Arbeit in den Docks findet. Aber weshalb, Anne? Da kann er noch lange warten. Weil ich lieber sage John oder die Knöpfe. Warte nur, bis du länger hier bist, Anne. Dann brennst du sonntags ebenso nach den Knöpfen wie wir. Dazu müsste ich eine Ewigkeit hier sein. Ach, eine Ewigkeit. Viertel vor sechs, Rosi. Jetzt kommt sie nicht mehr. Ich gehe jetzt, Anne. Geh heute früher weg. Ich wollte... Jack wollte. Geh nur. Bleibst du noch lange? Die Stunde ist bald rum. Wiedersehen, Anne. Wiedersehen. Und hab keine Furcht, Anne. Tada, tada. June, Elisabeth, Vernon, Gladys, Margaret, June, Gladys, Margaret, June. Bill, ich bin erschrocken, ich dachte... Eins hängt eng mit dem anderen zusammen. Jean nicht hier? Nein. Den ganzen Tag nicht? Nein. Krank? Ich dachte, Sie wüssten... Sie denken immer, Anne. Das ist schlimm mit Ihnen. Gibt es denn keinen, der bereit wäre, es Ihnen abzugewöhnen? Ich bin froh, dass ich es mir angewöhnt habe. Schade, sonst hätte ich mich erboten. Wahrscheinlich ist Jean krank. Ja, sehr wahrscheinlich. Hier liegt ein Vernon im Fach von Gladys. Ein Vernon? Sie müssen besser Acht geben, Anne. Vorgestern Abend fehlte derselbe Vernon und wir mussten den Laden von oben bis unten durchsuchen. Hier lag er ja. Nicht zu viel denken, wenn Sie zählen. Anne, ich bin Vertreter, aber was denken Sie, wenn ich beim Erzählen dächte? Ich denke gar nichts. Darauf wollen wir trinken. Ich möchte heute nichts trinken, Bill. Ich muss gehen. Schade, es wäre ein Grund gewesen, um zu feiern. Einen Augenblick lang dachten Sie gar nichts. Ich gehe jetzt. Aber vielleicht tun wir es nach. Vielleicht morgen. Anne. Ich war ganz allein mit ihm, John, aber ich habe ihn nicht gefragt. Auch sonst beiden war kein Mensch im Haus, aber ich habe ihn nicht gefragt. Ich brachte es einfach nicht über die Lippen. Ja. Ich wusste nicht, wie ich beginnen sollte und ich hatte auch Angst, dass ich gekündigt würde. Ist schon gut, Anne. Jetzt verachtest du mich. Ich verachte dich nicht, aber ich wollte, du wärst schon gekündigt. Das sagst du so. Und was soll aus uns werden? Jean sagt auch, sie hätte deshalb nie gefragt, sie hätte es ruhig angehört. Wolltest du nicht Jean heute besuchen? Ich wollte es, aber ich hab's mir überlegt, John. Sie wohnt bei fremden Leuten und ich weiß die Hausnummer nicht. Und wer weiß, ob es ihr angenehm wäre. Und dann, ich möchte nicht auch noch krank werden. Ich kann's mir nicht leisten, immer aus der trockenen Hitze in den nassen Wind hinaus. Es liegt auch ganz aus unserer Richtung. Anne, ich habe Bob getroffen und er sagte, es wäre möglich, er hätte etwas erfahren, dass es Arbeit gäbe. Ich soll heute nach 7 in die Magazinsverwaltung kommen. Komm doch mit, Anne. Nur um zu hören, dass es wieder nichts ist. Oh, John, und du sagst, ich sollte von den Knöpfen weg. Ich sage es immer noch und ich höre nicht auf, es zu sagen. Jean ist schon krank geworden. Von diesem elenden Wetter, von der Kälte und von diesem Schnee, der kein Schnee ist. Von der trockenen Hitze und dem künstlichen Licht? Vielleicht von beiden, John. Aber wenn ich uns hier sehe, auf diesem schmutzigen Weg, in dem einfallenden Nebel und dem nassen Wind, dann bin ich froh, wenn ich an die trockene Hitze und das künstliche Licht denke. Dann bin ich froh, dass wenigstens ich... Mir fällt eben etwas ein, John. Ich könnte Bill bitten, dass er auch dich... Ich meine nicht, ich sollte weggehen, John, sondern du solltest hinkommen. Als Vertreter oder sonst etwas. Und dann könnte ich später auch weg. Warte noch, Anne. Lass mich heute noch einmal zur Lagerverwaltung gehen. Vielleicht... Du kannst gehen, John, aber ich gehe nicht mehr mit. Ich habe es satt, auf unsichere Arbeit zu warten. Bill sagt, unsere Knöpfe sind das Einzige, das sich immer halten wird. Immer wird es Leute geben, die sie kaufen, selbst wenn alles andere... Selbst wenn alle anderen verhungern sollten, immer wird es Leute geben, die sich eure lächerlichen Zierknöpfe dahin nehmen, wo sie nicht hingehören und nicht fragen, was sie bezahlen. Und solche wie dich, die sie es gefallen lassen, dass es hinter den Wänden kracht und täglich später wird. Nur bis Jean wieder gesund ist. Bill sagt, sie würden nicht mehr lange zuwarten. Noch 3 Tage und wenn Jean bis dahin nicht wiederkommt, müssten sie eine andere nehmen. Noch 3 Tage, das gibt eine Woche und einen Wochenlohn. Gibt einen Knopf. Keinen Knopf seid ihr ihnen wert. Anne. Doch, John. Einen. Gerade einen. Tut mir leid, Kinder, aber wenn es so weitergeht, müsst ihr sonntags hier bleiben. Sonntags? Es hilft nichts. Was hier ist, muss ausgezählt werden. Der Berg muss weg. Mir macht es weiter nichts aus. Aber Anne nicht, wa? Anne ist nicht so ganz einverstanden. Ich bleib schon hier. Keine Verabredung, Anne? Nein. Das ist gut so. Das macht die Sache für alle leichter. Ich bin froh, wenn ich sonntags nicht zu Hause sein muss. Wir werden alles tun, um euch die Zeit zu vertreiben. Vielleicht gibt's auch ein neues Modell. Oh ja, darauf freue ich mich. Seit ich hier bin, hat es kein neues Modell gegeben. Und wenn Jean vor Sonntag noch käme? Das würde natürlich alles ändern, aber offen gesagt, ich glaube es nicht. Wer bis Freitag nicht kommt, kommt auch sonntags nicht mehr. Sonntags? In? Wirklich sonntags? Ja. Weil Jean fehlt. Aber wir hatten doch verabredet... Du sollst jetzt kein enttäuschtes Gesicht machen, John. Aber wir wollten doch... Ich konnte doch nicht anders, wenn alle anderen... Alle anderen. Rosie. Und Bill. Bill, richtig. Weshalb ich den nur immer wieder vergesse. Wärst du Vertreter bei uns, du könntest den ganzen Sonntag bei mir bleiben. Wie schade, dass ich es nicht bin. Ja. Und auch nicht werden will. Wie schade, dass ich nicht Vertreter bei euch werden will, um bei dir sein zu können. Nimm es nicht zu ernst, John. Es ist doch nur ein Sonntag. Und alles nur, weil Jean nicht gekommen ist. Und abends? Wie ist es mit heute Abend? Da wollten wir... Wir wollten alle miteinander etwas trinken gehen. Wohl auch, weil Jean nicht gekommen ist. Lass mich in Frieden. John. Ihr wohl, Anne? Nun sind Sie doch gekommen. Ja. Ich freue mich. Bill? Ja? Ich bin gekommen, weil ich dachte, dass alle anderen mitkommen würden. Wirklich, Anne? Wir hatten vereinbart... Und ich hoffte fast, Sie wären gekommen, weil Sie dachten, dass nicht alle mitkommen würden. Nein. Ich hoffe es immer noch. Bill, wir wollten doch... Aber wie auch immer, Sie sind gekommen. Wollen wir darauf trinken? Wir wollten heute das neue Modell feiern. Das neue Modell kommt erst Sonntag. Dann frage ich mich. Heute feiern wir Sie. Ich wüsste nicht, weshalb, Bill. Wirklich nicht? Anne? Ich wüsste nicht, was an mir wert zu feiern wäre. Ein neues Modell sind Sie mir immer noch wert. Jawohl, Anne. Bill? Jawohl. Ich bin froh, dass ich gekommen bin. Und übermorgen? Übermorgen feiern wir den neuen Knopf. Und überübermorgen? Es wird jetzt immer etwas zu feiern geben. Immer. Viele Knöpfe. Viele Knöpfe. Und viele Male Anne. So viel, wie Sie wollen. Oh, ich bin froh. Wenn ich mir vorstelle... Sie sollen sich jetzt nichts vorstellen. Wenn ich mir denke... Auch nichts denken. Wenn ich mich erinnere... Sie sollen sich nicht erinnern. Es wäre mir auch allmählich zu viel geworden. Ich war nah daran. Es wird jetzt alles ganz einfach. Ich wünschte es. Alles. Oh ja, Bill. Meine kleine Anne. Oh ja, ich möchte ganz klein werden. Wirklich, Anne? So klein, dass ich sie gerade noch in der Hand halten könnte. Das möchte ich. Ja? Oh ja. Aber der Wein ist mir in alle Glieder gegangen. Ich muss jetzt gehen, Bill. Gehen? Aber Sie sind doch klein, Anne. Ganz klein. Ich muss gehen. So klein, dass Sie keinen Schritt mehr machen können. Ich glaube, ihr feiert den neuen Knopf schon heute Abend. John? Guten Abend. Dies ist Bill. Ich dachte mir gleich, dass ich es nicht selbst sein könnte. John, bitte. Ich möchte gerne mitfeiern. Der neue Knopf kommt erst übermorgen. Und ich hätte ihn so gerne ein einziges Mal in meiner Hand gehalten. Zu früh. Wie schade. John, bleib doch. Vielen Dank. Aber ich bin gerade noch groß genug, um einige Schritte zu gehen, Anne. Und das möchte ich ausnützen. John! Anne, bleiben Sie. Anne! Wohin willst du, John? Überall dahin, wohin du nicht willst. Was soll das heißen? Weg von hier, Anne. Vielleicht gehe ich an die Docks, zu allem, was jetzt so sehr aus deinem Weg liegt. Vielleicht gehe ich auch zu Jean, um das Spiel rund zu machen. Vielleicht interessiert es mich zu erfahren, was ihr fehlt und weshalb es seit 8 Tagen niemand der Mühe wert findet, danach zu fragen. Nicht einmal dein Herr Bill. Du tust Bill Unrecht, John. Und vor allem, Anne, vor allem will ich irgendwo hin, wo ich groß bleiben kann. Und da unten am Hafen, da werfen die Laternen meinen Schatten groß genug an die Planke. John, bitte, du darfst es nicht zu ernst nehmen. Wir wollten doch nur etwas trinken. Bill wollte... Ich weiß schon, ich nehme alles viel zu ernst. Ihr wolltet nur etwas trinken und es prasselt nur ein ganz klein wenig in eurem Laden. Und es sind nur 8 Tage vergangen, dass Jean krank ist und du sie nicht besucht hast. Das ist nicht deine Sache. Ich weiß. Du findest keine Arbeit, John. Aber du beunruhigst mich täglich. Du fragst mich täglich nach diesem lächerlichen kleinen Geräusch im Laden. Du verlangst von mir, dass ich zu Jean gehe und mich vielleicht krank mache. Und du verlangst, dass ich mich ausschließe, wenn alle anderen etwas trinken wollen. Ich frage mich, was aus uns werden soll, wenn ich tue, was du mir sagst. Ich frage mich, was aus uns werden soll, wenn du es nicht tust. Finde doch endlich eine Arbeit, John. Und dann komm wieder und sag mir alles noch einmal. Es gibt Fälle, in denen man darauf nicht warten kann, Anne. Aber sie sind nicht mein Fall, John. Schon lange nicht mehr. Gut, dass ich es jetzt erfahre. Geh doch, John. Geh doch in deine Docks und lass deinen Schatten von den Laternen an die Planken werfen, wenn du keine andere Arbeit findest. Geh doch zu Jean. Das will ich, Anne. Da kannst du sicher sein. Lassen Sie ihn gehen, Anne. Oh, Bill. Es wird jetzt alles ganz einfach. Und dann sagte er... Es wird jetzt alles ganz einfach. Das sage ich schon lange. Und John? Er sagte im Zorn, er wollte Jean besuchen gehen. Er dachte, Bill und ich... Ich möchte wissen, ob er dich heute wieder unten erwartet. Ich weiß es nicht. Aber ich ging am liebsten nicht hinunter, wirklich, Rosie. Am liebsten blieb ich die ganze Nacht über hier. Und hättest keine Angst? Nein. Ich hätte keine Angst. Ich habe jetzt nur mehr Angst davor, heimzugehen. Vor der immerwährenden Kälte und dem Regen da draußen. Vor John, der Punkt 6 da unten steht und auf mich wartet. Ha, vielleicht erreichen wir es noch einmal, dass wir auch die Nacht über hier bleiben können. Vielleicht. Ich war heute wieder bei der Lagerverwaltung. Es war nicht. Du hättest dir den Weg sparen können, John. Alle Wege. Das konnte ich vorher nicht wissen. Doch, das konntest du wissen. Von nun ab spare ich sie mir auch. Ich komme zu euch. Ich will Knöpfe verpacken und Kartons aufladen. Mir ist alles recht. Es hat lange genug gebraucht. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass ich eines Tages Knöpfe verpacke statt aller anderen Dinge. Aber du wirst sehen, wie rasch du hineinkommst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht einmal, ob sie mich nehmen. Sie nehmen dich, wenn ich bei der Verwaltung für dich spreche. John, Liebe, wenn du es willst... Wenn du es wirklich willst, dann wird alles anders. Dann ist alles gut, dann sind wir immer beisammen. Ja, und deshalb, Anne. Nur deshalb, ich kann einfach nicht länger. Ich gehe Montag hin. Ja, Montag. Das ist gut, John. Es scheint mir viel zu lange, dass ich nicht schon morgen kommen und dir helfen kann, Anne, und dass ich dich den ganzen Sonntag über allein lassen soll. Den Sonntag, John. Den überstehen wir noch. Merkwürdig, sonntags hier zu sein. Findest du nicht, Anne? Es ist stiller als sonst. Viel stiller. Aber ich bin froh, dass ich hier bin. So still wie zu Hause, wenn meine Mutter sich niederlegt und mein Vater in den Zoo geht, ist es noch lange nicht. Ach, wenn Jack nur schon käme. Es ist erst 3 vorüber. Und Bill? Nicht wahr, Anne? Was meinst du? Nichts. Jack sagte nur, er wollte, Bill wollte... Was wollte er? Er wollte den neuen Knopf mitbringen. Und es soll ein hübscher Knopf geworden sein, Anne. Tomatenfarbig. So, Jack sagt, es hätte zuerst so ausgesehen, als ob er erdbeerfarbig würde. Aber nun ist er doch tomatenfarbig geworden und länglich. Ich möchte wissen, woran es liegt, ob ein Knopf erdbeerfarbig oder tomatenfarbig wird. Jack sagt, das wäre im Grund ganz gleich. Verkaufen ließ er sich so und so. Dann ist ja alles in Ordnung. Und außerdem, sagt Jack, blieb er nicht der Letzte. Es kämen doch mehr neue Knöpfe nach. Und bald? Stört es dich, wenn ich das Fenster etwas öffne, Rosi? Es wird heiß hier. Draußen sieht es aus, als ob es bald regnen würde. Sehen Sie auch nach den Docks, Anne? Ihr geht doch auch sonst sonntags immer dahin, du und John. Lass mich in Frieden, Rosi. Ich lass dich ja. June, Margaret, Vernon. Margaret, Vernon, June. Wirklich, Anne. Es wird Zeit, dass wir endlich neue Knöpfe bekommen. Hörst du es? Jetzt? Hm. Und eigentlich klingt es ganz angenehm. Wirklich, heute freue ich mich, dass ich es höre. Es nimmt einem das Gefühl der Verlassenheit. Es macht den Sonntag allen anderen Tagen gleich. Es dauert länger als sonst. Hm? Abend, Kinder. Bill! Jack! Ach, da seid ihr endlich. Ja. Schön, euch auch sonntags hier zu haben. Als wären wir schon eine nette, große Familie. Es war ein langer Tag. Wir wollten erst das rechte Licht erwarten. Für unseren neuen Knopf. Das rechte Licht. Vielmehr die rechte Dunkelheit, damit ihr das gewisse Leuchten besser seht. Die Tomatenfarbe. Bei allen anderen Dingen wartet man das Licht ab. Und wenn es im Laden schon finster ist, nimmt man sie vor die Tür, um noch die letzte Sonne darauf zu bekommen. Und dann weiß man, so sind sie wirklich. Bei allen anderen Dingen. Um dann auch bei Tag nicht enttäuscht zu sein. Sie sind ein kluges Kind, Anne. Aber bei gewissen Dingen ist es nötig, nachts nicht von ihnen enttäuscht zu werden. Und diese Dinge verkaufen sich im Allgemeinen besser als alle anderen. Zierknöpfe zum Beispiel. Das lernen Sie noch, Anne. Wie dieser hier. Oh, der neue Knopf. Anne, sieh doch. Wollen wir ihn jetzt feiern? Wir könnten zugleich den Augenblick noch einmal feiern, in dem Sie nichts dachten, Anne. Sie sollten ihn nicht vergessen. Oh, ist er nicht wunderbar? Es ist ein schöner Knopf. Er sieht aus wie... Ich würde sagen, er sieht aus wie ein Knopf. Ich habe diesen Vergleich bei Knöpfen immer noch für den besten gehalten. Gibt es noch mehr davon? Ja, gibt es mehr? Ich dächte, dass es von Knöpfen immer viele gibt. Und einer wie der andere. Dann sieh doch, hier und hier. Und hier. Was sollte man mit einem einzigen? Jawohl, Anne. Rosi. Schade, dass Jean nicht da ist. Sie wollte es immer so gerne mitfeiern, wenn ein neuer Knopf käme. Sie wollte von allem Anfang an mit dabei sein. Ja, sehr schade. Und dass er auch nicht mehr kommt. Jean kommt nicht mehr. Nein, Jean kommt nicht mehr. Es ist ihr einem Anschein nach zu viel geworden. Die Arme. Dass sie auch gerade jetzt... Wollen Sie jetzt trinken? Auf Jean? Ich dachte, wir trinken auf den neuen Knopf. Der Knopf heißt Jean. Das ist gut, Bill. Das würde Jean freuen. So haben wir sie hier bei uns, auch wenn sie gar nicht hier ist. Auf Jean! Auf Jean! Der Knopf heißt Jean. Anne, da bist du. Abend, John. John? Ja? Bin ich wirklich da, John? Anne, Liebe. So nah und fest wie... Wie die Knöpfe an deinem Rock. Meinetwegen wie die Knöpfe an meinem Rock. Wie etwas, das immer bei mir bleibt. Und wenn du länger bleiben sollst, so bleibe ich jetzt auch. Und wenn du sonntags arbeiten musst, so arbeite ich mit. Und wenn es Nacht werden sollte, von nun ab... Anne, was fehlt dir? Anne? Nichts, John. Mir fehlt nichts. Es war zu viel für dich. Die vielen Sorgen die ganze letzte Zeit und diese Woche, in der es jeden Tag später wurde. Und jetzt auch noch der Sonntag. Aber jetzt wird alles gut. Von nun ab verlade ich Knöpfe. Und Knöpfe gibt es immer zu verladen. Ja. Wirklich, Anne, ich denke heute schon den ganzen Tag darüber nach, weshalb ich nicht schon längst bei euch arbeite, wo es doch das Einfachste auf der Welt ist. Weshalb ich mich so lange nicht entschlossen habe, ich kann es nicht mehr verstehen. Es war wegen des Geräuschs in unserem Laden. Ja, wegen des Geräuschs in eurem Laden. Und weil die Herstellung geheim ist. Und die Herstellung ist überall geheim. Und weil ein neuer Knopf kommen sollte. Oh, das ist kein Wunder in einem Knopfladen, Anne. Und weil Jean nicht mehr kam. Oh, lass es genug sein, Anne. Ich weiß selbst nicht, weshalb mir es vorgestern noch so wichtig schien, sie zu sehen. Vielleicht, weil heute der neue Knopf schon da ist, John. Was hast du, Anne? Tomatenfarbig. Tomatenfarbig? Und länglich und wieder wie eine Frucht, die keine Frucht ist. Und deshalb? Vielleicht auch deshalb, weil er schon seinen Namen hat. Wie soll er heißen? Jean. Was meinst du? Anne! Jean. Gladys Bernon. Wenn ich euch wärmen könnte. Wenn ich euch unter meiner Zunge erweichen könnte. Jean, Jean, Jean. Anne! Ich komm schon! Weshalb schließt du dich ein? Weil ich heute früher hier war. Und da dachte ich, wenn jemand Fremder käme. Und die vielen Knöpfe. Bist du auch deshalb früher gekommen, Anne? Weshalb? Wegen der neuen Knöpfe, um sie bald wiederzusehen. Ich schon, Anne. Ich bin deshalb früher da. Ich hatte Sehnsucht danach. Ich habe die ganze Nacht davon geträumt. Davon geträumt? Ja. Und dann dachte ich, dass es für uns jetzt immer Sonntag bleibt. Weil wir die neuen Knöpfe haben. Immer Sonntag? Ja. Und als wäre es... Nun, als wäre es immer gerade vier vorbei. Und wir erwarteten bald Bill und Jack. Und dass es finster würde und hörten nichts anderes als ein paar Schritte unten auf der Straße. Und nichts mehr von der See her. Nicht einmal mehr das schwache Läuten von der Barackenkirche an den Docks. Was sagst du, Anne? Ich sagte vier vorbei, das ist die Zeit, zu der auch sonntags keine Glocken läuten. Und alles, weil wir die neuen Knöpfe haben. Anne? Ja? Weshalb hast du sie alle auf einen Berg beiseite gelegt, die neuen? Weshalb gibst du sie nicht ins Fach? Weil ich sie anschauen wollte. Wie sie leuchten. 36. Bis morgen sind es mehr, Anne. Und übermorgen? Bill sagt es. Und von den Ältesten gibt es die meisten. Gladys zum Beispiel. Ja, Gladys. Rosie? Ja? Ich stelle mir Gladys immer in einem blauen Kleid vor. Wie sie vielleicht an einem Sommerabend an einer Brücke lehnt. Ich stelle sie mir an einem blauen Kleid vor, Anne. Und an vielen anderen. Jack sagt, von Gladys gäbe es so viele, dass er selbst nicht mehr sagen könnte, wohin sie alle verkauft hätten. Aber sie wären schon über die ganze Welt verstreut. Es macht mir Angst. Was? Dass es so viele von Gladys gibt. Und dass sie über die ganze Welt verstreut sind. Dass man selbst, wenn man es wollte, Gladys nie mehr sammeln könnte. Dass man nie mehr alle von Gladys vereinigen könnte. Zu einem blauen Berg. Das finde ich herrlich, Anne, dass ein Knopf überall zugleich ist. Dass sich vielleicht gerade eine Dame mit Gladys über ein Schiffsgeländer beugt und in die See schaut. Und eine andere fährt mit ihrem Lift hoch. Und eine dritte wirft ihr Kleid mit Gladys vielleicht gerade über eine Sessellehne in einem dunklen Zimmer. Hör auf, Rosie. Weshalb? Weil ich es nicht hören kann. Weil es mir Angst macht, dass Gladys an so vielen Orten ist und niemals mehr an einem. Weil niemand mehr die Arme um sie legen und sagen könnte, Gladys... Sie wär's nicht. Wer wär's nicht? Gladys, sie selbst. Weil sie jetzt an so vielen Kleidern hängt. Sie wird nie mehr in ihrem eigenen an einer Brücke lehnen und hinunterschauen. Wie Jean. Wie Jean? Ja. So wie Jean nie mehr in ihrem eigenen Kleid an diesem Fenster lehnen und hinunterschauen wird. Wenn wir sie nicht noch einmal sammeln und erwärmen und rufen, solange es noch Zeit ist. Ich weiß nicht, was du meinst, Anne. Doch, du weißt es. Natürlich wird Jean nie mehr an diesem Fenster lehnen, weil sie nicht mehr kommt. Jean wird auch sonst an keinem Fenster lehnen. Weshalb nicht? Weil sie nicht mehr da ist. Und nicht mehr da? Nein, nicht mehr da. Nicht hier und auch nicht unten auf der Straße. Wenn du jetzt Schritte hörst, so sind sie nicht von Jean. Weil sie nicht hier vorbeigeht. Aber vielleicht wird sich sehr bald jemand mit Jean über ein Schiffsgeländer beugen. Und jemand fährt mit ihr im Lift hoch und jemand wird vielleicht in einem dunklen Zimmer sein Kleid mit Jean über die Sessellehne werfen. Wenn es erst genug gibt. Ich weiß nicht, was du willst. Dass wir Jean sammeln, ehe sie verstreut wird, Rosie. Sammeln? Ja, die Knöpfe sammeln und in unseren Händen wärmen, solange wir es noch können. Wozu? Vielleicht, dass dann der Berg hier, der so leuchtet, wie Tomaten nie leuchten würden, verschwindet. Und Jean wieder am Fenster lehnt. Was du da redest, Ann. Hilf mir doch, Rosi. Heute sind es noch wenig, aber morgen? Was ist morgen? Wenn es genug von Jean gibt, gibt es Jean nicht mehr. Und wenn du noch lange nachdenkst, gibt es dich nicht mehr, weil du entlassen wirst. Du solltest an die frische Luft gehen, Ann. Die Hitze ist dir einfach zu Kopf gestiegen. Ja, vielleicht. Es ist bald Mittag. Was sollen wir jetzt tun, John? Wir finden einen Weg. Aber wir müssen ihn bald finden. Die Mittagspause ist gleich zu Ende. Ja. Wie still und unwissend die Boote da draußen liegen. Wie matt die Sonne ist. Wenn ich hier mit dir sitze, denke ich, es wäre alles nicht wahr. Nicht Rosi und nicht Jean, nicht Gladys, nicht Vernon. Der ganze Laden nicht. Es erbittert mich, John. Was? Dass wir es wissen. Dass die wenige Zeit, die wir miteinander haben, noch damit vergeht, über den Laden nachzudenken. Über Jean. Sei ruhig, Ann. Und dass uns niemand hilft. Nicht Rosi und auch sonst niemand. Weil uns auch niemand glaubt, solange wir nichts tun. Dass wir es ganz allein tun müssen. Sei still. Ich kann jetzt nicht mehr still sein. Ich muss auch gehen, John. Ann? Ja? Ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Was? Du musst Jean heute Abend nach Hause nehmen. Jean? Ja, alles, was es von Jean gibt. Alle Knöpfe. Das kann ich nicht. Doch, du kannst es. Du musst nur warten, bis die anderen gegangen sind. Und dann... Wenn es entdeckt wird, werde ich entlassen, John. Oder noch Ärgeres. Und du wirst nie mehr angestellt. Aber du musst es tun, Ann. Und du musst es heute tun, solange es noch so wenig sind, dass du sie alle nach Hause nehmen kannst und solange unsere vier Hände noch reichen, um sie zu halten. Wenn es entdeckt wird, John. Es wird nicht entdeckt, Ann. Und wenn es uns nicht gelingt? Dann nimmst du morgen in aller Früh die Knöpfe wieder in den Laden zurück. Aber wir setzen alles aufs Spiel, John. Wenn es uns jetzt gelingt, ist alles gut. Ich habe Angst. Schon vier. Mir schleicht die Zeit. Mir läuft sie. Ich bin den ganzen Tag so froh, wenn ich nur daran denke, dass es bei uns anläuft, wenn alle anderen schließen. Dass wir bleiben, wenn alle anderen entlassen werden. Dass wir die neuen Knöpfe haben, wenn alle anderen den Betrieb einstellen. Und solche Knöpfe. Wenn wir nicht solche hätten, hätten wir keine. Deshalb bin ich so froh. Und erst wenn ich sie anschaue, Ann, immer wenn ich die neuen Knöpfe anschaue, dann ist 8 Uhr so nah von 12 und 12 so nah von 4 und 4 so nah von 6. Und alle Fächer mit allen Namen sind so nah, als hätte ich ein großes Fernrohr um oder als käme mitten im Zimmer Regen. Ich wollte, es käme Regen. Aber es kommt keiner. Es kommt nur etwas, das wie Regen klingt, wenn man es nicht lange genug hört. Da kommt Jack und Bill. Wenn man es lange genug hört, klingt es wie Feuer. Hier sind wir. Jack. Und ich störe euch wieder. Mich stört ihr nicht, nur Ann. Sie sagte eben... So viel ich hörte, war von Feuer die Rede. Sie sagte... Sei still. Was sagte sie? Ich sagte, wie die neuen Knöpfe leuchten. Ja, es ist ihre Zeit. Aber ihr solltet sie nicht so offen liegen lassen. Ihr könntet nicht dafür aufkommen, wenn etwas daran geschehe. Wir wollten sie gerade ins Fach geben. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ich nehme sie gleich mit. Jetzt? Jetzt gleich? Setzt es Sie in Erstaunen? Diese Knöpfe sind lange schon bestellt. Zitterten jetzt nicht eben Ihre Hände, Ann? Oh nein. Aber die Füße, Ann? Ich sah es deutlich. Das kommt daher, weil ich so lange nicht darauf gestanden bin. Schade, Bill, dass ihr uns jetzt die neuen Knöpfe schon wieder wegtragt. Sie waren so hübsch anzusehen. Es wird bald so viele davon geben, dass ihr für immer genug habt. Das glaube ich auch. Was glauben Sie, Ann? Ann sagt? Ich sage gar nichts. Missmutig heute, Ann? Nein, aber mir liegt der Sonntag noch in den Gliedern. Sie sollten einmal richtig schlafen, Ann. Hier sind die Knöpfe. Viel schlafen, immerfort schlafen, Ann, und ihr Köpfchen schon. Ja, vielleicht. Und beim Erwachen etwas mehr an ihr Vergnügen denken, als an andere Dinge. Ja. Folgen Sie mir, Anne. Sie sind noch jung und später ist keine Zeit mehr. Nein, ich weiß. Es wäre gut, wenn Sie es für immer wüssten. Dann ging ich jetzt beruhigter und überließe Sie die letzten beiden Stunden wieder sich selbst. Sie können ruhig gehen. Die Knöpfe, Bill! Wollten Sie nicht die Knöpfe mitnehmen? Ganz recht. Rosie denkt auch an alles. Was Anne vergisst, nicht wahr? Auf morgen, Kinder. Bill? Ja? Ich wollte Sie noch bitten, ob es nicht möglich wäre, dass ich heute früher nach Hause gehe. Nicht gerne, Anne. Sie wissen... Ja, ich weiß. Aber Sie sagten selber, dass ich schlafen sollte, Bill. Es ist nur heute. Meinetwegen. Aber nicht länger als bis morgen früh. Auf morgen also. Dann gehe ich jetzt auch. Bist du mir böse, Rosie? Böse, Anne? Weshalb? Schlaf nur gut aus. Das will ich. Wiedersehen, Jack. Auf morgen. Morgen. Gut, dass du hier bist, Jack. Und dass wir ganz allein sind. Rosie. Liebe. So froh war ich noch nie, als ich dich kommen hörte. Wirklich noch nie? Noch nie, Jack. Ist etwas anders heute? Nichts. Es war nur... Es kam ganz plötzlich. Anne hat mir Angst gemacht. Angst? Ja, sie sagte... Aber es ist alles Unsinn, Jack. Es ist doch schon vorbei. Mir ist ganz wohl jetzt, wirklich. So wohl wie immer. Das ist gut, wenn dir wohl ist, Rosie. Und Anne? Jack. Lieber. Liebe. Und was sagte Anne? Sie sprach von Jean. Ja, was sagte sie von Jean? Sie sagte, dass wir Jean sammeln sollten, ehe sie verstreut wird. Dass wir die Knöpfe sammeln und in unseren Händen wärmen sollten, solange wir es noch können. Und dann? Hm? Was hat sie dann gesagt? Sie sagte, vielleicht, dass dann der Berg hier, der so leuchtet, wie Tomaten nie leuchten würden, verschwindet und Jean wieder am Fenster lehnt. So. Das sagte sie. Ja. Und deshalb war er wohl auch nicht gut. Vielleicht. Vielleicht, es war sehr heiß hier. Weißt du, was ich denke, Jack? Die Hitze ist dir einfach zu viel geworden. Sicher. Was denkst du, Jack? Ich denke... Wie gut, dass sie dir nicht zu viel geworden ist, die Hitze hier. Mir wird sie nie zu viel. Jack, lieber. Ach, das ist gut. Nicht mehr. Das dachte ich selbst auch. Es ist 7:30. Mich wundert, dass es nicht viel später ist, John. 8:30 oder 9:30 oder 11:30. Nein, viele Nächte später. So viel, als es Knöpfe auf der Welt gibt. Was fehlt dir, Anne? Mich wundert es wirklich, dass du noch hier stehst, John. Ganz unverändert und nur vom Regen nass. In Gedanken hörte ich dich eben wieder reden. Kurz, ehe du kamst. Wahrscheinlich sprach ich von dem Geräusch im Laden. Ja. Ich werde jetzt nie mehr davon sprechen, John. Was hast du, Anne? Nichts. Wirklich, John, ich habe gar nichts. Auch nicht Jean. Die Knöpfe, Anne. Auch nicht die Knöpfe, ich habe sie nicht, John. Du sagst nichts, aber es war nicht meine Schuld. Ich wollte sie mitnehmen. Ich hatte mir alles schon zurechtgelegt. Dann kam er. Bill? Ja. Er sagte, sie wären lange schon versprochen. Gerade diese Knöpfe, er brauchte sie sofort. Er hat sie mitgenommen, das war 4:15. Ich nahm mir frei, ging hinter ihm her. Ich bin ganz kalt. Wir wollen etwas trinken. War das nicht eben Bill da drüben? Du siehst schon Geister, Anne. Komm hier hinein. Ich wusste gleich, dass es nicht gut geht, John. Schon zu Mittag, als wir noch in der schwachen Sonne saßen und den ganzen Nachmittag lang. Das konnte niemand wissen. Doch, ich wusste es. Und als ich Bill auf der Treppe hörte und als ich ihm danach ging... Obwohl ich ihn die ganze Zeit vor mir sah in seinem grauen Mantel und der Mütze, war es mir doch den ganzen Weg lang, als ging er hinter mir her. Und selbst dann, als er in dem Laden verschwunden war. In welchem Laden? Schmuck und Knöpfe. Bill sagt, sie leben nur von uns. Sie hätten längst schließen müssen, wenn wir nicht wären. Das sagt Bill von allen Läden. Aber sie verkaufen dort im Großen, John, und das war meine Hoffnung. Ich dachte, dass 36 Knöpfe noch zu wenig seien, um sie gleich im Großen weiterzugeben. Und dann? Ich sah Bill wieder herauskommen, ging ihm ein Stück nach. Er fuhr in der Richtung zur Fabrik zurück. Ich wartete noch eine Weile, dann ging ich in den Laden. Guten Abend, Fräulein. Guten Abend. Ich komme wegen der Knöpfe, die Sie eben bekommen haben. Wegen Jean? Ja, Jean. Es waren 36. Ganz recht, wir warteten schon lange darauf. Ich bin hergeschickt, um Sie zurückzuholen. Zurück? Ja, es ist etwas nicht ganz in Ordnung damit. Sie sind so schön wie immer, wenn Sie nicht noch schöner geraten sind als die letzten. Sie sind nicht in Ordnung. Was sollte nicht in Ordnung damit sein? Es ist der Glanz. So viel ich sah? Sie können es jetzt nicht sehen, aber Sie hören bei Tag zu glänzen auf. Sie werden matt in der Sonne. Sie leuchten nur nachts. Aber das sollen Sie doch, Fräulein. Das ist es ja, weshalb Sie gekauft werden. Keiner von den Knöpfen, die wir bisher von Ihnen bekamen, glänzt bei Tag. Dieser sollte es. Dann bliebe er liegen. Dann hätten wir bei weitem nicht so viele Bestellungen. Nicht auf Jean und auch nicht auf die Neuen. Auf die Neuen? Wenn Sie es ausrichten, Fräulein. Es gibt schon wieder eine Menge Bestellungen darauf. Auf Gladys oder auf Vernon? Nein, ich meinte auf die Neuen. Auf Rosie. Auf Rosie? Und auf N. Auf N? Unter den alten Bedingungen. Natürlich. Wissen Sie vielleicht, wann es endlich soweit ist? Wann wir Sie haben können? Sie arbeiten doch in dem Laden. Das dürfen Sie mich nicht fragen. Wenn Sie es dann nur ausrichten würden. Wir warten auf Rosi und N. Ja, ich richte alles aus. Aber geben Sie mir nur diese Knöpfe jetzt zurück, nur Jean. Es tut mir leid, Fräulein, aber selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht mehr. Auf Jean lagen schon so viele Bestellungen hier, dass wir sie gleich weitergegeben haben, gerade bevor Sie kamen. Weitergegeben? Ja, an einen kleinen Laden. An welchen Laden, N? Er nannte ihn mir. Es war irgendwo weit draußen und ich musste fahren. Wir waren nie in dieser Gegend schon. In der Untergrundbahn sah ich die Leute an. Ich dachte immer, jemand trüge Jean schon an seinem Mantel. Aber ich sah nur einmal Gladys und ein Mädchen auf der Rolltreppe, als ich umstieg. Sie funkelte, als wäre sie allein auf der Welt. Ich bekam wieder Angst. Ich hatte noch immer das Gefühl, Bill wäre hinter mir her, die ganze Fahrt lang. Ich werde es mein ganzes Leben haben. Trink und erwärm dich, Anne. Es war kurz nach fünf, als ich den Laden fand, John. Die Büros hatten eben geschlossen und es waren eine Menge Leute auf der Straße. Es war eine von diesen Vorstadtstraßen mit vielen kleineren Läden links und rechts. Ich habe den Namen vergessen, aber ich fand den Laden gleich. Das Schaufenster war nur schwach erleuchtet, aber die Leute drängten sich davor. Ich sah über ihre Schultern. Dann sah ich Jean. Jean? Ja. Das heißt, 12 von Jean. Sie lagen auf einem Samtkissen. Zwischen Kissen mit billigerem Schmuck, Ringen mit falschen Steinen und vergoldeten Armbändern. Aber sie sahen abgesondert von allem anderen aus, John. Und jeder wieder so abgesondert von dem Nächsten. Wie 12 Leute in einem Flugzeug, das gleich abstürzen wird. Gar nicht mehr wie einst, John. Wie jemand, den man rufen oder ansprechen könnte. Aber sie glänzten und alle, die vor der Auslage standen, sahen sie an. Eine Frau vor mir fragte eine andere, ob der Preis, der da oben angeschrieben war, für alle Knöpfe sei oder nur für einen. Ich mischte mich hinein und sagte für einen. Ich hoffte, er wäre ihr zu teuer. Aber sie ging gleich hinein. Und du? Ich wartete noch einen Augenblick. Die Leute vor mir begannen zu gehen und neue kamen nach. Ich wurde abgedrängt und als ich wieder vor dem Schaufenster stand, sah ich gerade noch, wie der Vorhang gegen den Laden schwankte. Das Kissen mit Jean war verschwunden. Erzähl zu Ende, Anne. Es war ein kleiner, ganz gewöhnlicher Laden, John. Ich weiß noch, dass ich mich einen Augenblick lang wunderte, dass auch unsere Knöpfe hier verkauft wurden. Aber Bill hatte ja gesagt, sie gingen überall. Als ich eintrat, schob sich eine Frau an mir vorbei auf die Straße. Das Mädchen, das mich vorhin gefragt hatte, stand vor einem Spiegel und hielt Jean gegen seinen Mantel. Es drehte sich und so oft es etwas ins Dunkel kam, glänzte Jean stärker. Das gefiel ihr, John, ich sah's. Ein junger Mann stand daneben und lachte. Es waren noch mehrere Leute im Laden. Ich drängte mich zu dem Verkäufer vor und sagte, die Knöpfe dürften nicht weiterverkauft werden, Ich sagte dasselbe, was ich dem Ersten gesagt hatte, John. Und er? Er sagte dasselbe, was der Erste gesagt hatte. Es sei unmöglich, die Knöpfe wären schon verkauft, 3 davon gerade jetzt. Ich wartete nicht ab, was er noch sagte, John. Ich dachte sofort an die Frau, die an mir vorbei hinausgegangen war und rannte aus dem Laden. Ich sah sie noch. Sie ging ein Stück weiter, unten, auf die Autobushaltestelle zu. Ich lief ihr nach, John, und ich hätte sie erreicht, wenn mich nicht plötzlich jemand am Mantel festgehalten hätte. Anne. Bill. Ich dachte, Sie schliefen längst. Ich wollte, ich schlief und hätte alles geträumt. Vor allem mich vermutlich. Lassen Sie mich gehen. Ich lasse Sie schon eine ganze Weile gehen und gehe einfach hinter Ihnen her. Das dachte ich. Und ich wollte auch, ich träumte, dass Sie sich unter ungewissen Vorwänden früher freinehmen, um ganz gewissen Dingen nachzugehen. Lassen Sie mich jetzt. Sie wissen, dass es mich ein Wort kostet und Sie sind entlassen, Anne. Ja, ich weiß. Dann verstehe ich Sie nicht ganz. Tun Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie mich jetzt gehen. Sie wissen auch, was das für Sie bedeutet, Anne. Sie wissen, dass die Betriebe größtenteils schließen und die Docks leer liegen, dass heute kein Laden jemand neu einstellt. Sie finden heute keine neue Stelle. Sie können alt werden, ehe Sie... Lassen Sie mich ruhig alt werden, Bill. Und John? Lassen Sie John aus dem Spiel. Soviel ich läuten hörte, wollte er zu uns. Sie hören nichts läuten, Bill. Sie hören nur ab und zu, was hinter den Ladenwänden kracht. Das klingt nicht wie von Glocken. Bei uns hätten Sie Arbeit, Anne, und keine Schwere. Sie kommen um 8:30 und gehen um 6:30. Sie sind eingearbeitet und alles ist Ihnen vertraut. Und am Wochenende bekommen Sie Ihr Gehalt. Sie sind geborgen. Ich weiß. Zuletzt den Fächer. Bei uns wären Sie sicher, Anne. Weil ich Ihnen sicher wäre. So wie Jean und alle anderen. Ich muss jetzt gehen. Noch einmal, Anne. Sie wissen, was das für Sie bedeutet. Ich weiß, was es bedeuten würde, wenn ich bliebe. Wenn Sie jetzt gehen, gehen Sie für immer. Ich gehe, Bill. Ich begann dann gleich wieder zu laufen. Ich rannte hinter der Frau mit Jean her, aber Bill hatte mich zu lange aufgehalten. Ja? Ich sah sie nicht mehr, John. Es war auch schon finster geworden. Ich lief in der Richtung, in der sie gegangen war. Und dann? Dann sah ich eine Frau vor mir. Sie blieb an der Straßenbahnhaltestelle stehen und ich wollte auch stehen bleiben, aber in demselben Augenblick sah ich eine andere in eine Seitengasse einbiegen. Ich lief ihr nach, aber ich wusste nicht mehr, ob sie es war. Vielleicht war es auch die andere, die an der Haltestelle stand. Ich wusste nicht mehr, welche von beiden Jean bei sich trug. Aber du musst es doch wissen. Ich hatte sie nur flüchtig gesehen. Ich wusste es nicht wirklich, John. Als ich durch diese finstere, verlassene Gasse rannte, sie war nur kurz und ähnete bald in Bauplätzen und Feldern. Als ich da lief, an armseligen, schnell aufgebauten Häusern und an der Planke eines Fußballplatzes vorbei, und immer hinter dieser fremden Frau her, da dachte ich, ob es nicht besser wäre, zu Bill zurückzugehen und alles zurückzunehmen. Ihn hätte ich gefunden und alles wäre ganz einfach gewesen. Aber dann dachte ich wieder an Jean und lief weiter. Und die Frau? Ich war jetzt dicht hinter ihr und außer uns beiden war kein Mensch da. Hinter dem Fußballplatz sah ich noch einige verstreute Lichter. Sie mussten von Siedlungshäusern sein. In eins von ihnen würde sie hineingehen, wenn ich nicht... Und weiter? Ich bin gleich zu Ende, John. Hast du sie angesprochen? Nein! Aber als ich ganz dicht hinter ihr war, drehte sie sich plötzlich um und sah mich an. Sie sah sehr ängstlich aus. Und? Hast du sie gefragt? Sie war es nicht, John. Vielleicht war es die andere, die an der Haltestelle gestanden hatte. Vielleicht auch eine dritte, die ich gar nicht sah. Vielleicht waren es viele, die Jean schon gekauft hatten. Ich weiß es nicht. Aber eine von ihnen fährt vielleicht jetzt gerade mit dem Zug nach Süden. Und eine andere hat ihren Platz auf einem von den Booten belegt, das morgen abfährt. Und die dritte... Sei ruhig, Anne. Es war ja eine halbe Stunde vergangen. Sei ruhig. John? Ja? Wir finden Jean nicht mehr. Ich weiß es, Anne. Es war alles umsonst. Es war nicht alles umsonst. Wäre ich nur Jean nicht nachgelaufen, dann hätte ich doch diese Woche noch meine Arbeit und nächste Woche... Nächste Woche gäbe es vielleicht schon die himmelfarbenen Knöpfe, die in der Auswahl fehlen und die Farbe nicht wechseln, wenn man sie ansieht, Anne. Bis nächste Woche hätten wir vielleicht schon etwas Neues gefunden. Das dachte Jean sicher auch zu Beginn. Und Rosie. Aber so lange kann niemand warten, Anne. Wir wissen nichts, John. Jean ist nicht aus den Knöpfen wieder hervorgesprungen. Wir können nichts beweisen. Und Rosie, die schon bestellt war? Wir hätten warten müssen, bis wir es beweisen können. Oder bis du selbst der Beweis bist. Vorher weißt du nichts sicher. Und dann? Vielleicht ist alles nicht wahr. Ich weiß nicht, wo Jean hier ist. Aber vielleicht sitzt sie gerade in ihrem Heimatort beim Tee oder geht spazieren. Vielleicht ist alles zum Lachen. Das glaube ich nicht. Ich glaube es jetzt beinahe. Ich bin müde. Ich möchte noch etwas zu trinken, John. Wenn ich Sie einladen dürfte? Ich wusste es. Ich wusste, dass Sie noch immer hinter mir her sind, Bill. Wenn es auch nur wäre, um Abschied zu feiern. Du irrst, Ann. Bill ist nicht hinter dir her. Er kam nur zufällig hier herein. Ganz recht. Und er wird sich von uns nicht stören lassen. Ich ließe mich durchaus von Ihnen stören. Wir gehen jetzt. Schade. Ich ließe mich sonst auch von Ihnen einladen, schon. Bei Ihren Aussichten? Die Aussichten sind mir zu finster. Ich möchte fast behaupten, dass die Aussichten am Hafen noch finsterer sind. Vielleicht, aber auch freier. So viel ich hörte... Lassen Sie doch den Hafen meine Sorge sein, Bill. Und Ihre Tasche die Ihre. Die Teilung wäre gerecht. Wir wollen gehen, Ann. Bleib, warte noch. Ich habe hier einen Vertrag. Sieh ihn dir doch an, John. Lassen Sie sehen, Bill. Das muss dieselbe Tasche sein, in die Sie auch die Knöpfe packen. Es ist ein Vertrag, der 3 Gläser Whisky wert wäre. Ich habe ein weiches Herz, Bill. Mir täte der Whisky leid. Sie wollten als Packer zu uns kommen, John. Nun ist eine Vertreterstelle frei geworden. Das wundert mich. Das muss ein Zufall sein. Mit steigendem Gehalt. Sind Sie entlassen, Bill? Das ist nicht nötig. Oder wachsen Ihnen die Knöpfe über den Kopf? Wären das immer mehr? Das muss es sein, Bill. Daran liegt's. Es gibt zu viele Knöpfe auf der Welt. Und eines Tages wird es mehr Knöpfe geben als Röcke, um sie daran zu nähen. Kommen Sie zu uns, John. Vielen Dank. Aber ich fürchte diesen Augenblick zu sehr. Ich fürchte, dass ich dann noch schneller entlassen bin, als Sie mich jetzt rufen. Darüber müssen Sie keine Sorge haben. Sie werden nicht entlassen. Unsere Knöpfe werden immer verlangt. Und dann noch eins, Bill. Ich habe Ann lieber an meinem Arm als in der Tasche. Zum Teufel mit Ihnen. Ich fürchte, der Teufel steht nicht gerne Schlange an der Lagerverwaltung. Dem sind die Docks zu leer. Komm, gehen wir, John. Wie es jetzt regnet. Horch. Nur Regen, Ann. Sonst nichts. Nichts, das wie Hagel klingt oder wie das Prasseln von Feuer. Ich habe auch keine Furcht mehr. Der Nebel lässt jetzt nach. Ich bring dich heim, Ann. Gehen wir durch die Docks. Wir sind lange nicht hier gegangen. Und morgen? Ich gehe morgen wieder zur Lagerverwaltung. Ich gehe mit, John. Der Wind hat gedreht. Er kommt jetzt von der See her. Spürst du ihn? Ja. Es sieht aus, als bekämen wir eine klare Nacht. Knöpfe, ein Hörspiel von Ilse Eichinger. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart mit dem Nordwestdeutschen Rundfunk Hamburg aus dem Jahr 1953. Die Rollen und ihre Sprecher waren Ann, Lieselotte Köster, Rosie, Karin Schlemmer, Jean, Ingeborg Engelmann, John, Heinz Reinke, Bill, Erwin Dinder, Jack, Alf Tamin. Verkäufer Walter Thurau. Ton und Schnitt Ingeborg Hasse und Walter Siminski. Regie führte Otto Kurth.